Kapitel 2. Wo ist Herr Bart? Ich stehe vor Herrn Barts Haus. Ich klingle an der Tür und warte. Niemand öffnet. Ich klingle noch einmal, aber niemand kommt. Ich rufe Herrn Bart mit dem Handy an. Es ist ausgeschaltet. Ich laufe um das Haus herum und rufe: Herr Bart! Herr Bart! Nichts. Ich versuche, ins Haus zu gucken, aber an allen Fenstern hängen Vorhänge. Wo kann Herr Bart nur sein? Er ist doch so ein pünktlicher und genauer Mann. Komisch. Was tue ich jetzt? Nichts. Ich gehe nach Hause. Meine Mutter wartet an der Tür auf mich. Sie sieht glücklich aus. Guck mal, wer da ist, sagt sie. Ich gucke und, oh nein, Christina ist hier. Ich kenne sie, seit ich 4 bin. Auch mit 4 habe ich sie nicht gemocht. Aber leider sind ihre und meine Mutter gute Freundinnen. Hallo, Heinrich, begrüßt sie mich. Hallo, antworte ich. Wieso bist du hier? Meine Eltern sind im Urlaub, aber ich hatte keine Lust, also... Also bist du hier. So ein Pech. Ich meine, Glück, sage ich. Heinrich, sei nicht so unfreundlich, schreit meine Mutter. Freust du dich nicht über Christina? Natürlich freue ich mich. Und wie? Ich gehe sofort in mein Zimmer. Christina! Die Schöne, die Klassenbeste, die perfekte Christina. Meine Mutter liebt sie. Alle meine Freunde mögen sie. Aber ich nicht. Ich rufe Herrn Bart nochmal an, aber das Handy ist immer noch ausgeschaltet. Ich bin besorgt, sehr besorgt. Ich stehe um 6:30 auf. Am Sonntag schlafen um diese Uhrzeit noch alle, denke ich. Ich gehe durch das Wohnzimmer. Keiner da. Gut. Ich bin schon an der Tür, da höre ich eine Stimme. Heinrich! Heinrich! Wo läufst du denn hin? Christina ist schon aufgestanden. Oh Mann! Was machst du hier? Frage ich. Nichts. Ich wache immer früh auf, antwortet sie. Aber du, wo gehst du hin? Ich gehe spazieren. Ich komme mit, sagt sie. Nein, das darfst du nicht. Natürlich darf ich. Deine Mutter hat gesagt, du sollst dich um mich kümmern. Ich sage nichts. Ich gehe und sie folgt mir. Ich laufe schnell und sie auch. Sie wird gar nicht müde. Meine Mutter hat gesagt, dass sie sehr sportlich ist. Wir sind jetzt vor Herrn Barts Haus. Ich klingle. Aber wie gestern kommt keiner raus. Ich klingle noch einmal. Nichts. Wen suchst du? Fragt Christina. Herrn Bart, er wohnt hier. Okay, aber... Wer ist dieser Herr Bart? Ein Freund von mir. Gestern hatte ich eine Verabredung mit ihm, aber er war nicht da. Und sein Handy ist auch ausgeschaltet. Bist du besorgt? Ja, sehr. Und deshalb gehe ich jetzt zur Polizei. Ich komme mit. Nein, geh bitte nach Hause zurück. Meine Eltern fragen sich sicher schon, wo ich bin. Aber was soll ich dann sagen? Sag, was du willst. Aber nicht, dass ich hier bin. Warum nicht? Ach, diese Christina stellt wahnsinnig viele Fragen. Meinen Eltern gefällt es nicht, dass ich mit Herrn Bart befreundet bin. Vor ein paar Jahren haben sie sich um ein Feld gestritten. Aber jetzt geh, bitte. Na gut, wir sehen uns zu Hause, sagt sie endlich. Christina geht zu mir nach Hause und ich gehe zum Polizeiamt. Ich spreche mit einem Polizeibeamten. Er kennt mich. Er ist ein Freund von meinem Vater. Hallo, Heinrich, begrüßt er mich. Ist etwas passiert? Nein. Ja. Herr Barth ist verschwunden. Herr Barth? Du meinst der komische Typ mit dem Treibhaus? Ich erzähle ihm alles. Er hört zu. Dann sagt er: Ich verstehe. Und du denkst, man hat ihn entführt? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber du weißt, dass wir nichts machen können. Herr Barth muss 24 Stunden verschwunden sein. Davor können wir ihn nicht suchen. So sind die Regeln. Nein, das habe ich nicht gewusst, sage ich. Na gut. Hör mal. Warte bis morgen früh. Wenn er morgen noch nicht zurück ist, dann können wir mit der Suche beginnen. Aber vielleicht ist er in Gefahr. Es tut mir leid. Ich kann jetzt nichts tun, antwortet er. Na gut, sage ich. Danke. Ich stehe vor dem Polizeiamt. Was soll ich jetzt machen? Morgen kann es bereits zu spät sein. Mein Handy klingelt. Es ist Christina. Ich erkläre ihr die Situation. Ach Mensch, sagt sie. Und jetzt? Kommst du jetzt nach Hause? Nein, ich gehe zu Herrn Barth. Gut, ich komme auch. Nein, warte. Was hast du meiner Mutter gesagt? Ich habe ihr erzählt, dass du für den Marathonlauf trainierst. Für den Marathonlauf? Ich? Hat sie es geglaubt? Natürlich. Alle glauben, was ich sage. Ist Mutter jetzt zu Hause? Nein, sie ist mit deinem Vater zu deiner Oma gegangen. Ach ja, das stimmt. Das haben sie mir gesagt. Aber Christina, du bleib bitte zu Hause und... Christina hat ihr Handy einfach ausgeschaltet. Ich bin sicher, gleich ist sie bei Herrn Barth.